ihr hört. Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 52 mit Count Basie, Lee Perry's Upsetters, Lord Litter, Hada Brooks, Screamin' Jay Hawkins, Buddy Rich, Dusty Springfield, Betsy Leck, The X-Ray Specs, James Booker, Udo Lindenberg, The Kinks, Snooks Eglin, The Spiders, Ian Dury and the Blockheads, und The Rolling Stones. Get you means nothing to- Zwischen August und Dezember 1966 nahmen die Rolling Stones ihr Album Between the Buttons in zwei Blöcken, in zwei Studios, auf zwei Kontinenten auf. Zuerst in Hollywood und später dann in London. Between the Buttons wurde mit einem Vierspur-Tonbandgerät aufgenommen. Um weitere Spuren zu erhalten, war es also erforderlich, zwischendurch Mixe zu erstellen, die dann nicht mal verändert werden konnten. Speziell Mick Jagger frustrierte das Endergebnis so sehr, dass er in einem Interview aus den 60er Jahren diesen Umstand dafür verantwortlich machte, dass das Album für ihn zu einer großen Enttäuschung wurde. Ich habe mal das nicht so oft gespielte Please Go Home ausgewählt, auch als Vergleich für eine Bo Diddley Coverversion der Stones, die wir dann später in der Sendung noch hören werden. Danach Count Basies Cute aus dem Jahre 1958, komponiert von Neil Hefti, der Mann, der auch für das Batman-Theme verantwortlich war. Das bildet natürlich einen ziemlichen Gegensatz zu den Rolling Stones, aber auch Nicht-Jazz-Fans kennen unter Umständen dieses Lied, das in einem Jerry Lewis-Film Zinderfeller oder zu Deutsch Aschenblödel den Komiker zu einer seiner Pantomimen inspirierte. Wir bleiben den Gegensätzen treu. Die nächsten beiden Titel auf Lee Perrys Upsetters Drugs and Poison von 1969 folgt Lord Litters Coverversion Love is All Around, ursprünglich von den Trox 1967 aufgenommen. We'll be right back. I feel it in my toes. Love is all around me, so the feeling grows. It's written on the wind everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. It is now beginning and there will be no end, 'cause on my love you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking all the things you said. Gave your promise to me and I gave mine to you. Need someone beside me in everything I do. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning and there will be no end, and 'cause on my love you can depend. Written on the wind everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. If you really love me, come on and let it show. Come on and let it show. Come on and let it show. Eine auf den Punkt gebrachte Coverversion des Trox-Titels, auf den ich erst so richtig aufmerksam wurde im Jahre 1994, und das, weil die Boygroup Wet Wet Wet damit einen riesen Hit hatte und ich mir das Lied, das mir irgendwie bekannt vorkam, gegen meinen Willen öfters mal anhören musste. Lord Litter hatte seine Version so um 2010 aufgenommen und kannte vermutlich als jemand, der seit den frühen 80er Jahren Tonträger veröffentlichte, die Tücken des Zwischenmischens und die damit verbundenen unangenehmen Folgen. 2010 hatte er und andere natürlich auch das Problem, dass Mick Jagger noch 1966 hatte, nicht mehr dank digitaler Aufnahmegeräte, die preislich erschwinglich wurden. Dies erlaubte Lord York aus Berlin, alles im Alleingang aufzunehmen, ohne dabei Tonqualität einbüßen zu müssen. All diese Probleme bzw. Optionen hatten weder Harder Brooks 1946, die wir mit Humoresque Boogie hören werden, noch Screamin' Jay Hawkins aus den 50er Jahren mit There's Something Wrong With You, einfach weil die technischen Möglichkeiten zu dieser Zeit begrenzt waren. Thank you. trumpet is smoking. Buzzard elbows and chitlins a la king. Steam hot alligator foots with dumplings. There's something wrong with you. Something missing someplace, somewhere. There's something wrong with you. Bellevue, that's it. I mean, sometimes you just ain't all there. Now, now, now, now. Take a look at yourself. Woo, I'm telling you, I ain't lying, girl. You look like, something else. Like that, I'll be gone. There's something wrong with you. I mean, you just ain't like you was. Let's face it, there's something I gotta do. I mean, to find out the cause. You would love me so. You said pumpkins would look like pickles before you let me go. Well, I'm just tired of it all. You can stop your show. Don't you know you can be replaced, you know. Monkey toes and string beans, roast bamboo salad smothered with bubble gum, baked barbecue gorilla ribs, a dish of cow fingers and mosquito pie. There's something wrong with you. 1961 nahm der Schlagzeuger Buddy Rich mit seinen Buddies, bei denen unter anderem der Flötist Sam Most und der Trompeter Don Goldie waren, den Titel Marbles ein, das als Harmoniefolge Sweet Georgia Brown hatte. Das kann man auch speziell bei den Solopassagen ganz gut hören. Danach zwei Sängerinnen von extrem unterschiedlichem Bekanntheitsgrad. Beide präsentieren Coverversionen. Zuerst Dusty Springfield, Aretha Franklins All the King's Horses 1969. Und zwei Jahre später spielte die komplett unbekannte Sängerin und Gitarristin Betsy Leck mit ebenso unbekannten Musikern Chris Christoffersens Help Me Make It Through the Night ein. Man weiß nicht einmal, wo das Ganze aufgenommen wurde, nur dass die LP im Bundesstaat Georgia gepresst wurde. Thank you. from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm asking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. For tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. For tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. X-Ray Specs, also Brillen mit Röntgengläsern, wären wohl das ideale Geschenk für Voyeure und für Spione. Und obwohl dieses Produkt in den USA seit den 50er Jahren erhältlich war, darf man daran zweifeln, dass diese Dinge auch wirklich funktionierten. Wirklich funktionierte allerdings die Band gleichen Namens aus London, 1976 gegründet. Hören wir Obsessed With You aus dem Jahre 1978, gefolgt von den Rolling Stones mit ihrer Coverversion Mona aus dem Jahre 1964 von dem ersten Album. Yeah. Mona, ursprünglich von Bo Diddley, spiele ich aus zwei Gründen. Erstens, um mal zu zeigen, dass die Stones auch Blues-Einflüsse in ihren Eigenkompositionen hatten. Ich möchte da an den ersten Titel dieser Sendung erinnern, Please Go Home. Und zweitens, da ich in einer der früheren Ausgaben von Framers Musikalisches Fundbüro fälschlicherweise behauptete, sowohl die Pretty Things als auch die Rolling Stones hätten das Lied Pretty Thing von Bo Diddley auf ihrem Debütalbum. Wie mich ein aufmerksamer Hörer korrigierte, hatten die Stones nicht Pretty Thing, sondern Mona aufgenommen. Das kommt davon, wenn man sich seiner Sache zu sicher ist. Ich hatte die Debüt-LP der Stones circa vor 30 Jahren das letzte Mal gehört, glaubte mir aber dennoch einen sogenannten Faktencheck sparen zu können. Schließlich ist das ja ein Album, was ich kannte. Aber 30 Jahre ist auch eine lange Zeit. Zu den nächsten drei Titeln. Der Pianist, Organist und Sänger aus New Orleans, James Booker, kommt uns mit dem Thema vom Paten, von dem Film Den Paten mit Marlon Brando, Theme from the Godfather 1982. Danach eine Aufnahme, die auch schon ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, Udo Lindenbergs Andrea Doria. Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband. Das letzte Lied dieser Sendung wird eine Live-Aufnahme aus diesem Club sein, aus dem Jahre 1978, aber dazu später mehr. Und als dritten Titel hören wir die Kings mit Dead End Street. Es würde mich nicht wundern, wenn Udo Lindenberg sich auch ein wenig von dieser Band hat beeinflussen lassen. seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Und dann Paula aus St. Pauli, die sich immer auszieht. Und Lola hat Geburtstag. Und man trinkt darauf, dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Und überhaupt ist heute wieder alles klar auf der Andrea Doria. Und für jede Nummer Rektan kriegt ein Korn und ein Bier. Ein Typ in der Nische schockiert seine Braut. Und Bernie Flottmann denkt, er wär'n Astronaut. Jetzt kommt noch einer rüber aus der Dröhn-Diskothek. Und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Es kommt mal wieder gar nicht so drauf an. Und Leder träumt von einem Pelikan. Und überhaupt ist alles längst zu spät. Und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr, wie's weitergeht. Aber sonst ist heute wieder alles klar auf der Andrea Doria. Andrea Doria. No chance to emigrate. I'm was much too late. We both want to work so hard we can't get the chance. Hey! People in the dating street. Hey! People are dying in the dating street. Einmal Musik aus New Orleans aus den 50er Jahren. Zuerst der Gitarrist Snooks Eglin, der High Society spielt, 1958. Das war ein großer Hit für Louis Armstrong. Gefolgt von The Spiders, einer Doo-Wop-Gruppe, die 1954 I Didn't Want to Do It zum Hit machte. Aber New Orleans und Doo-Wop, das hat nie so richtig funktioniert, laut Dave Bartholomew. The Spiders waren auch so ziemlich die einzige erfolgreiche Doo-Wop-Gruppe aus den 50er Jahren. Liedgesang Chuck Carbo, Bassgesang sein Bruder Chick Carbo. Sends me so. Yes, Daddy, I wanna roll. Daddy, I wanna rock. Rockin' and rolling all around. I didn't want to do it, tried not to do it, but she wasn't with it, so I had to get it. I didn't want to do it, but she weeps me so. And told me, Dad, I wanna rock some more. But I didn't wanna do it. No, no, I tried not to do it. No, no, I didn't wanna do it. But she thrills me so. My baby thrills me so. Bevor es gleich ins Onkel Pö nach Hamburg geht, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. Jetzt kommt die angekündigte Aufnahme aus dem Jahre 1978. Thank you.